Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wie erleben wir Kunst? Als Skulptur im Museum, Street Art an der Hauswand, Gemälde in der Galerie, am Schreibtisch oder in der Bahn bisher eher nicht. Und das bietet eine neue App, die hunderte von Exponaten des Londoner Victoria and Albert Museum ins Smartphone überführt. Genauer, Memorabilien eines Popkünstlers, den so ein Experiment sicher interessiert hätte, David Bowie. Diese Woche war sein dritter Todestag, nun also gibt's die virtuelle Ausstellung David Bowie Is. Divya M. Hoffmann hat sie besucht. This is the face the public wants. An ex-art student from Brixton has turned himself into a bizarre, self-constructed freak. Das Gesicht eines ehemaligen Kunststudenten aus Brixton, der sich in einen bizarren Freak verwandelt. Das ist, was die Öffentlichkeit will. Heißt es in einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 1973 über das Phänomen David Bowie. Sie macht den Mann mit dem bemalten Gesicht zu einem Zeichen unserer Zeit. It is a sign of our times that a man with a painted face and carefully adjusted lipstick should inspire adoration. Dazu sieht man einen David Bowie, der sich gerade ein dunkles Augen-Make-up und Lippenstift aufträgt. Er lächelt verschmitzt in die Kamera und fragt, spontan, nicht wahr? Impromptu, isn't it? Diesen Bildern begegnet man in einer virtuellen Ausstellung des britischen Victoria and Albert Museum. Eine virtuelle Ausstellung? Ja, denn dieses Museum ist ausschließlich per App zu besuchen. Man sitzt also zum Beispiel auf dem Sofa und lässt David Bowie als Ziggy Stardust über den Couchtisch wirbeln. Oder schaut sich bedrückende Selbstporträts aus seiner Berliner Zeit an. Ein bisschen trist sind die, weshalb auch die eigenen umgebenden Wohnzimmermöbel plötzlich monochrom dargestellt werden. Dazu gibt es einen Kommentar, gelesen vom britischen Schauspieler Gary Oldman. David Bowie hat uns gezeigt, dass wir sein können, wer wir wollen. In den 70ern hat er sich für Individualität und sexuelle Freiheit eingesetzt und in über 6 Dekaden sein Publikum gebannt und erhellt mit unvergleichlichem Sound und Ideen. Die App kreiert eine Augmented Reality, eine erweiterte Realität. Sie fügt dem, was man durch die Kamera des eigenen Smartphones sieht, etwas hinzu. In diesem Fall kleine Figuren mit Bühnenoutfits, Leinwände mit Bildern oder Videos, die man aufrufen kann, starten oder stoppen, aber auch durch die eigenen 4 Wände schieben und drehen. Die App ist der großen Bowie-Retrospektive nachempfunden, die das Victoria and Albert Museum 2013 gezeigt hat. David Bowie Is heißt sie und fügt diesem Halbsatz in jedem der 25 Räume des virtuellen Museums einen weiteren Teil hinzu. Etwa, David Bowie ist ein Gesicht in der Menge, über seine Kindheit und Anfangstage. David Bowie was born David Robert Jones in the South London neighborhood of Brixton on January 8, 1947. Wir erfahren, mit welchen Designern er zusammengearbeitet und wer ihn inspiriert hat, etwa das japanische Kabuki-Theater oder die Outfits von Marlene Dietrich. Und schließlich bekommen wir einen tiefen Einblick in die Bühnenpersönlichkeiten des Chamäleons Bowie, die Tausende weltweit begeistert haben. Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, The Thin White Duke. Sie alle tauchen in der virtuellen Ausstellung auf. Anhand von mehr als 50 Kostümen, 23 Videos sowie handgeschriebenen Songs, Notizen, Fotos, Zeichnungen und Gemälden, die Bowie in 50 Jahren Popgeschäft angefertigt hat. Bowie war adventurous, both artistically and personally. Bowie war abenteuerlich, sowohl künstlerisch als auch persönlich. Seine Diskussionen über Geschlechterrollen und sexuelle Vorlieben haben überrascht und geschockt. This bold and refreshing stance challenged the status quo. Bowie hat den Status quo verändert, auch für viele, die die Ausstellung in London nicht sehen konnten. Die App sorgt nun dafür, dass man die Ausstellungsstücke ganz für sich haben kann, sie lange oder kurz betrachten oder auch immer wieder ansehen. Der Preis dieser höheren subjektiven Auseinandersetzung ist aber, dass der virtuelle Museumsbesuch ein sehr einsamer bleibt. Man kann mit dem eigenen Telefon unter Kopfhörern in diese Welt eintauchen, kann sie aber nicht in Begleitung erkunden und sich darüber austauschen, was man mit diesem oder jenem Song verbindet. Wirklich nah fühlt man sich den Ausstellungsstücken zudem nicht. Die virtuellen Räume fügen sich eben doch nicht nahtlos in das eigene Wohnzimmer. Man bewegt sich nicht im Raum der Ausstellung, sondern schaut darauf. Ein gravierender Unterschied. Trotzdem kann man hier einen tiefen Einblick gewinnen in eine der faszinierendsten Kunstfiguren und Persönlichkeiten, die nicht nur durch ein bemaltes Gesicht die Popmusik geprägt, sondern eine neue, andere Welt aus Klang und Vorstellung eröffnet hat. Vor 3 Jahren ist er gestorben, seine Kunst lebt weiter, unter anderem in dieser App. David Bowie Is gibt's für iOS und Android, kostet 8 Euro. Also ungefähr so viel wie früher seine Singles oder ein Museumsbesuch. Aber in dieses Museum kann man dann gehen, so oft man will.